ist jetzt aus Hannover zugeschaltet, Herr Kläuber. Für den normalen Nutzer ist es wichtig, zwischen Viren, Würmern und Trojanern unterscheiden zu können? Ich glaube nicht, weil das würde gar nicht ausreichen, nur diese Unterscheidung zu machen. Es gibt ja noch ganz viele andere Schädlinge und unterschiedliche Schadklassen, die man da aufmachen könnte. Das alles hat für den normalen Nutzer keinen Sinn, das zu betrachten. Klar ist, dass jeder normale Nutzer sich mit einem Schutz ausstatten müsste. Und die Programme, die heutzutage angeboten sind, enthalten in der Regel den Schutz, den man heute auf dem technischen Stand angehen kann, den man machen kann. Aber man sollte ihn halt nicht auslassen. Wie hoch ist denn oder wie kurz ist denn die Verfallszeit von solchen Schutzprogrammen oder andersherum, wie hurtig schreitet die Entwicklung von Computerschädlingen voran? Im vergangenen Jahr soll die Anzahl der Angriffe auf private und Firmencomputer um das 2,5-fache gestiegen sein. Ja, ich habe mich eben nochmal bei Virenexperten hier erkundigt, was denn jetzt im Moment die sogenannte Aktualisierungsrate ist. Also wie oft man bei dem Hersteller des Antivirenprogramms nachfragen sollte, ob es neue Beschreibungen von Viren gibt, die sogenannten Signaturen. Und da sagten mir Experten einstimmig, also mindestens stündlich sollte man einstellen, das Virenprogramm. Also es kommen pro Tag ungefähr 150 bis 200 neue Signaturen, eben diese Beschreibungen auf dem Markt von den Antivirenherstellern, von den Antivirenschutzprogrammherstellern auf dem Markt. Da macht es tatsächlich Sinn, also wirklich stündlich dieses abzufragen, damit man auf jede Attacke so gut wie es nur geht vorbereitet ist. Das ist natürlich eine Arbeit, die die wenigsten Nutzer leisten können, es sei denn, man kann sich das automatisch schalten und kümmert sich nicht mehr darum, wirft aber auch ein Licht auf die Frage, was können solche Schutzprogramme noch leisten, wenn sie dermaßen fragil sind, dass man sie so oft wieder updaten muss? Naja, dieses Updaten geht ja automatisch. Das ist ja in den Programmen vorgesehen, dass sie eben halt ständig mit dem Server des Schutzprogrammherstellers Kontakt aufnehmen und dort diese neuesten Signaturen abrufen. Das Problem natürlich ist dabei, dieser ganze automatische Schutz hat nur dann begrenzten oder nur dann Wert, wenn der Nutzer elementare Regeln befolgt. Ja, zum Beispiel eben halt auch, wenn es noch so bedrohlich erscheint mit irgendeiner Versandrechnung oder irgendeinem Versandauftrag, der da im Internet als E-Mail jetzt ankommt und das eine Meldung, dass man irgendwie Geld abbuchen würde oder sowas, dass man auf diese E-Mail schlichtweg nicht eingeht, dass man sie nicht öffnet, dass man sich nicht anguckt, was da geschickt wird. Man muss eben halt mittlerweile ganz rigide sein und sagen, dass man sich zum Beispiel Dateianhänge, Word-Programme, Bilder, Texte, Töne, all dies aus E-Mails jedenfalls nur dann lädt, wenn man den Absender kennt und wenn man weiß, dass der Absender vorhatte, mir diese Informationen zuzuschicken. Im Zweifel sollte man zum Telefon greifen und nochmal nachfragen. Sag mal, hast du mir wirklich diesen Text geschickt? Kann ich den öffnen? Nur dann ist man eigentlich sicher, weil der Betrug ist mittlerweile ziemlich heftig geworden, wobei ich die Zahlen, die Sie am Anfang gesagt haben, mit Faktor 2,5 in der Steigerung, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Mir haben Experten andere Zahlen genannt, die doch ein bisschen geringer sind. Ein bisschen geringer, was heißt das genau? Also ich habe hier eine Zahl, Steigerungsraten vom Jahr 2005 auf 2006, insgesamt 25% Steigerung der Schädlinge. Die ist aus zwei Quellen und das kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei das natürlich auch eine Definitionsfrage ist, um welche Schädlinge betrachtet man und welche nicht und welche Attacken, die ja auch aus anderen Quellen kommen, betrachtet man da. Aber 2,5 ist natürlich auch ein bisschen viel. Und man muss natürlich auch wissen, mit den Antivirenherstellern, das ist natürlich ähnlich wie mit Versicherungen. Eine Versicherung hat natürlich auch kein Interesse daran, dass es keinen Schaden gibt, sondern ein Interesse daran, dass es Schaden gibt, weil dann versichern sich die Leute gegen den Schaden. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass das unseriös ist, aber wenn ein Antivirenhersteller jetzt gegen einen bestimmten Schädling ein Schadprogramm entwickelt hat, dann möchte er natürlich auch, dass es gekauft wird. Das ist einfach das bittere, aber wahre Geschäft. Herr Kläuber, Sie haben geschildert, was man tun sollte, wenn man merkwürdige Mails kriegt, die man aber sozusagen erkennen kann, weil sie einen zum Grübeln bringen. Wie steht es aber denn nun mit Programmen, von denen ich überhaupt gar nicht weiß, dass sie irgendwo versteckt liegen? Es heißt zum Beispiel, wenn man YouTube nur als Beispiel anklickt, wird ja millionenfach getan, überall auf der Welt, jeden Tag, dann würde man gar nicht merken, was man damit lädt. Ja, das Problem ist immer noch, dass viele Leute einfach, wenn die sogenannten Pop-up-Fenster, also beim Herunterladen wird man dann gefragt, willst du das und das machen, dass viele Leute einfach ganz schnell da okay drücken oder bestätigen und sie merken dann nicht, dass sie zum Beispiel, wenn sie bei YouTube ein Video herunterladen, auch bestätigt haben, dass eine neue Art von Videoplayer für dieses Video, was man da haben möchte, installiert werden soll. Und genau in diesem Moment hat man sich den Schädling dann eingefangen, weil in diesem Videoprogramm eben halt nicht nur das Videoabspielprogramm drin ist, sondern auch eine Schadfunktion, der Trojaner eben halt. Also man muss sehr, sehr genau hingucken. Man ist nicht gefeit, wenn man irgend bei einer vermeintlich seriösen Plattform irgendetwas runterlädt, weil bei dem Massengeschäft, was YouTube oder andere Plattformen machen, die kontrollieren das ja nicht per Hand oder durch Gespräch, durch Nachfrage, Rückfrage, das geht alles automatisch. Und wenn da eben halt ein Schädling von dem Absender drin ist, dann ist er halt drin und der wird in der Regel dann nicht erkannt. Was kann dieser Schädling im Extremfall jetzt tun für mich als ganz normalen Benutzer? Naja, die ganz bösen Attacken sind sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken. Sie fordern mich auf, dann bei irgendeiner Transaktion, die ich zum Beispiel mit meiner Bank machen will, sie spiegeln dann vor, dass das ganz normal vonstatten läuft, dieser Vorfall, also meinetwegen eine Überweisung. Und genau in dem Moment, wo ich dann meine TAN-Nummer, also die Bestätigungszahl zum Ausführen dieser Überweisung eingeben soll, brechen die ab. Die TAN ist schon eingegeben und sie haben eine wirklich aktive TAN dann zum Beispiel abgefangen. Das ist ein ganz fieser Trick. Es wird mittlerweile auch davon berichtet, dass solche Trojaner-Programme auf meinem Computer einfach die Festplatte verschlüsseln, sodass ich nicht mehr an meine eigenen Daten rankomme. Und wenn ich dann wieder Zugang zu meinem Computer haben will, dann muss ich erstmal Lösegeld für meinen Computer bezahlen. Also eine ganz klare Form von Erpressung. Ja, ganz klare Form von Erpressung. Das allerdings hält sich noch in Grenzen, weil das Problem ist ja, dass dann tatsächlich Geld fließen muss. Und hier kann die Polizei leichter die Kriminellen ermitteln, was auch sehr stark passieren kann und oft auch tatsächlich passiert ist, dass mein Computer eben halt nach entweder wichtigen Informationen wie Kreditkartendaten, haben wir eben schon gehört, ausgeforscht wird, oder nach Firmendaten, also Industriespionage im klassischen Sinne, oder auch nach kompromittierenden Daten untersucht wird, wo man dann wiederum eine Erpressung anstreben kann. Sie haben eben gerade das Stichwort Polizei geliefert. Ist denn die Sicherheit im Internet nur eine Frage von Antivirenprogramm, sondern auch eine politische? Es ist sicherlich eine politische Frage. Es gibt schon seit einigen Jahren Mechanismen, mit denen man zum Beispiel den E-Mail-Verkehr vertrauenswürdiger machen kann. Das ist die Technologie der sogenannten elektronischen Unterschrift. Man hätte das sicherlich bei den Bürgern einführen können, dafür werben können, dass die Bürger diese elektronische Unterschrift benutzen. Und dann hätte man E-Mails, die von diesen Bürgern, die E-Mail nutzen, unterschrieben sind, und man könnte überprüfen, ist das wirklich von demjenigen, der vorgibt, unterschrieben zu haben. Damit könnte man einen großen Teil des Spams und der ganzen Schädlinge einfach aus dem Verkehr ziehen. Leider ist diese Technologie nie aktiv gefördert worden, sondern man hat gesagt, das muss die Industrie irgendwie selber auf die Beine kriegen. Die Geschäftsmodelle haben alle nicht funktioniert. Jetzt haben wir den Salat, und eine Technologie, die hätte nützlich sein können, wurde schlichtweg über Jahre nicht eingeführt. So langsam soll die Bürgerkarte mit digitaler Signatur kommen. Ich finde, da hat man ein bisschen geschlafen. Und was ich auch kontraproduktiv finde, das ist jetzt allerdings meine eigene Meinung, wenn ich die abgeben darf, ist, dass die Innenminister vorhaben, selber Trojaner in die Welt zu setzen, um die Computer anderer Menschen auszuspionieren, auch wenn sie damit die Computer von Verdächtigen ausspionieren wollen. Aber sie schaffen damit doch eine Basis des Unvertrauens und der Unzuverlässigkeit, die bestimmt nicht förderlich ist, um ein besseres Klima und auch eine bessere Vorsicht zu schaffen, weil ich dann selbst dem Staat nicht mehr trauen kann. Über Sicherheit im Internet, die galoppierende Internetkriminalität, Computerfachjournalist Manfred Kloiber live von der CeBIT in Hannover. Vielen Dank.